Erst später besorgte sich Absalom einen Wagen und Pferde. 50 Männer liefen vor ihm her. Zweiter Absalom stand früh am Morgen am Stadttor. Er sprach mit allen Leuten, die ein Problem hatten. Er fragte sie nach ihrer Stadt. Dritter Absalom sagte zu ihnen, deine Sache ist gut und richtig. Aber der König hat keinen Mann für dich. Vierter Absalom sagte auch, ich möchte Richter im Land sein. Dann helfe ich jedem Menschen bei seinem Recht. Fünfter, wenn jemand vor ihm knien wollte, hielt Absalom ihn fest. Er küsste den Mann. Sechster, so machte es Absalom mit allen Israeliten. Er gewann so die Herzen der Menschen in Israel. Siebter, nach 4 Jahren sagte Absalom zum König, ich möchte nach Hebron gehen. Ich habe Gott ein Versprechen gegeben. Achter, ich sagte in Gesur, wenn Gott mich nach Jerusalem zurückbringt, diene ich ihm. Neunter, der König sagte, geh in Frieden. Da ging Absalom nach Hebron. Zehnter, Absalom schickte aber heimlich Boten durch ganz Israel. Sie sagten, wenn ihr die Trompeten hört, ist Absalom König. Elfter, 200 Männer aus Jerusalem gingen mit Absalom. Sie wussten nichts von seinem Plan. Zwölfter, Absalom rief auch Ahithophel aus Gilo. Ahithophel war ein Berater von David. Immer mehr Menschen folgten Absalom. 13. Ein Bote kam zu David. Er sagte, die Herzen der Israeliten gehören jetzt Absalom. 14. David sagte zu seinen Dienern, wir müssen fliehen. Sonst tötet Absalom uns alle in der Stadt. 15. Die Diener sagten zum König, wir tun alles, was unser Herr will. 16. Der König ging aus der Stadt. Sein ganzer Hof folgte ihm. 10 Frauen blieben zurück und bewachten das Haus. 17. Der König und alle Leute gingen weg. Sie machten beim letzten Haushalt. 18. Alle Soldaten und 600 Männer aus Gad gingen an ihm vorbei. 19. Der König sagte zu Ittai aus Gad, warum gehst du mit uns? Geh zurück zum neuen König. Du bist ein Fremder. 20. Du kamst erst gestern. Heute sollst du schon mit mir wandern. Geh zurück und nimm deine Brüder mit. 21. Itte antwortete, so wahr Gott lebt, ich bleibe bei meinem Herrn. Ich bleibe bei dir im Leben und im Tod. 22. David sagte zu Itte, dann komm mit uns. So ging Itte mit all seinen Leuten weiter. 23. Alle Menschen im Land weinten laut. Der König ging über den Bach Kidron. Das Volk ging in Richtung Wüste. 24. Zadok und die Leviten trugen die Lade Gottes. Sie stellten die Lade ab, bis alle Leute aus der Stadt waren. 25. Der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes zurück. Wenn Gott will, bringt er mich zurück. 26. Wenn Gott mich nicht mehr will, dann soll er mit mir tun, was er möchte. 27. Der König sagte zum Priester Zadok, geh in Frieden zurück. Nimm deinen Sohn und den Sohn von Abjatar mit. 28. Ich warte bei den Wegen in der Wüste. Schickt mir eine Nachricht von dort. 29. Zadok und Abjatar brachten die Lade Gottes zurück nach Jerusalem. Sie blieben dort. 30. David ging den Ölberg hinauf. Er weinte und war barfuß. Alle Leute bei ihm weinten auch. 31. Jemand sagte David, Ahithophel hilft Absalom. David betete, Gott, mach den Rat von Ahithophel dumm. 32. David kam oben auf den Berg. Dort traf er seinen Freund Husai. Husai hatte zerrissene Kleider und Erde auf dem Kopf. 33. David sagte zu ihm, wenn du mit mir kommst, bist du eine Last für mich. 34. Geh zurück in die Stadt zu Absalom. Sag ihm, ich bin dein Diener. Dann kannst du den Rat von Ahithophel stoppen. 35. Die Priester Zadok und Abjatar sind auch dort. Sag ihnen alles, was du im Palast hörst. 36. Ihre Söhne Ahimaaz und Jonathan sind bei ihnen. Sie können mir alle Nachrichten bringen. 37. Husai ging zurück nach Jerusalem. Auch Absalom kam in die Stadt.